Und du wirst es nicht mehr rappen und du endest so kläglich und es ist unerträglich. Wir rauchen und an ihrem Blend schmauchen. Du führst die Regie in einer Idiotie, die du reizt. Und du wirst nicht begeizt. We'll be right back. da willst du nicht mehr rappen und du endest so kläglich und es ist unerträglich. Nie rauchen und an ihr blind schmauchen, du führst dir die Ski in eine Idiotie, die du reizt. Und du bist so gereizt! Am besten Nil rauchen!